SWR 2 Hörspiel. Lehrjahre der Männlichkeit. Geschichte einer Jugend. Hörspiel in drei Teilen nach dem Roman L'éducation sentimentale, Histoire d'un jeune homme von Gustave Flaubert. Aus dem Französischen von Elisabeth Edel. Erster Teil, Bohème-Leben in Paris. Am 15. September 1840, gegen 6 Uhr früh, kurz vorm Ablegen, paffte die wilde Montereau dicke Wolken am Quai Saint-Bernard. Leute kamen gerannt, außer Atem. Fässer, Taue, Wäschekörbe hindern den Verkehr. Die Matrosen gaben keine Antwort, man rempelte einander. Die Frachtstücke wandern zwischen die beiden Radkästen. Und der Tumult erstarb im Zischeln des Dampfes, der aus Eisenblechen quoll, alles einhüllte in weißliches Gewölk, während die Glocke vorne am Bug unausgesetzt bimmelte. Endlich hat das Schiff abgelegt. Und die beiden Ufer, bestückt mit Lagerhäusern, Werften und Fabriken, zogen dahin wie zwei breite Bänder, die man entrollt. Ein junger Mann von 18 Jahren, mit langem Haar und einem Skizzenbuch unterm Arm, stand neben dem Steuerruder. Regungslos. Durch den Nebel betrachtete er Kirchtürme, Bauwerke, deren Namen er nicht kannte. Dann umfing er mit einem letzten Blick die Île Saint-Louis, die Cité Notre-Dame. Notre-Dame. Und gleich darauf, als Paris entschwand, tat er einen tiefen Seufzer. Monsieur Frédéric Moreau, seit kurzem Baccalaureus, kehrte heim nach Nogent-sur-Seine. 2 Monate muss ich hier ausharren. Danach studiere ich Jura. Seine Mutter hatte ihn, mitsamt der nötigen Summe, nach Le Havre geschickt, zu einem Onkel, auf dessen Erbschaft sie für ihn spekulierte. Erst am Vortag war er von dort zurückgekehrt und da er nicht in der Hauptstadt verweilen konnte, hielt er sich schadlos, indem er auf dem langsamsten Weg heimfuhr in seine Provinz. Das Glück, das mir zusteht, lässt allzu lange auf sich warten. Er lief mit raschem Schritt übers Deck, er kam bis nach vorn, wo die Glocke war, und in einem Kreis von Passagieren und Matrosen sah er einen Herrn, der einer Bäuerin Schmeicheleien hersagte. Und dabei fummelt er an dem goldenen Kreuz, das sie auf der Brust trägt. Er war ein Kerl um die 40, mit krausem Haar. Seine kräftige Gestalt füllte das schwarze Samtjackett. 2 Smaragde funkeln an seinem Batisthemd. Und die weite, lichte Hose fiel auf sonderbare, rote Stiefel aus Juchtenleder, geschmückt mit einem blauen Muster. Meine Anwesenheit stört ihn nicht. Er wandte sich mehrmals zu ihm, heischte zwinkernd um Einverständnis. Dann offerierte er allen Umstehenden Zigarren. Dieser Gesellschaft jedoch anscheinend überdrüssig, geht er ein Stückchen weiter. Frédéric folgte ihm. Ihre Unterhaltung drehte sich zunächst um verschiedene Tabaksorten, hernach, wie von selbst, um die Frauen. Der Herr in roten Stiefeln bedachte den jungen Mann mit Ratschlägen. Er entwickelte Theorien, erzählte Anekdoten, pries sich selbst als Vorbild, gab all das in gönnerhaftem Ton zum Besten, mit einer Naivität voll ergötzlicher Verderbtheit. Er ist Republikaner. Er hat Reisen unternommen. Er kennt die Theater, die Restaurants, die Zeitungen von innen und alle berühmten Künstler, die er vertraulich bei ihren Vornamen nennt. Frédéric gestand ihm bald seine Pläne. Arnoux macht Demut. Jacques Arnoux, Eigentümer des Art Industriel, Boulevard Montmartre. L'Art Industriel war ein hybrides Unternehmen, bestehend aus einer Zeitschrift für Malerei und einem Geschäft für Bilder. Frédéric hatte diesen Titel etliche Male im Schaufenster der Buchhandlung seines Heimatorts gesehen. Auf riesigen Werbezetteln, wo der Name Jacques Arnoux sich grandios entfaltete. Die Sonne sticht senkrecht herab. Sie lässt die eisernen Koffeinägel rund um alle Masten schimmern. Ebenso die Platten an der Reling. und die Oberfläche des Wassers. Nach jeder Flusskrümmung erblickte man wieder den gleichen Vorhang aus fahlen Pappeln. Feld und Flur waren vollkommen leer. Im Himmel stehen weiße Wölkchen. Die sanft über allem ausgegossene Langeweile scheint die Fahrt des Dampfers zu lähmen. Macht die Gesichter der Reisenden noch belangloser. Bis auf ein paar Bürger in der ersten Klasse sind es Arbeiter. Kleinkrämer mit ihren Frauen und Kindern. Das Deck ist dreckig von Nussschalen, Zigarrenstummeln, Birnenpellen, Überresten der in Papier mitgebrachten Würste. Um wieder an seinen Platz zu gelangen, öffnete Frederik das Gitter zur ersten Klasse, störte zwei Jäger mit ihren Hunden. Es war wie eine Erscheinung. Sie saß mitten auf der Bank. Ganz allein. Oder wenigstens konnte er niemand sehen, in dem Gleißen, das ihn aus ihren Augen traf. Indem ich vorübergehe, hebt sie den Kopf. Unwillkürlich beugte er die Schultern. Und da er ein Stück weiter auf derselben Seite stehen blieb, blickte er zu ihr. Sie trägt einen großen Strohhut mit rosa Bändern, die hinter ihrem Winde flattern. Das schwarze, gescheitelte Haar lässt die Spitzen ihrer dichten Augenbrauen frei, wölbt sich weit hinunter und scheint das Oval ihres Gesichts liebevoll zu umfangen. Sie ist mit einer Stickerei beschäftigt. Und ihre gerade Nase, ihr Kinn, ihre ganze Gestalt zeichnet sich klar ab gegen den Hintergrund von blauer Luft. Da sie in derselben Haltung verweilte, schlenderte er mehrmals nach rechts und nach links, um sein Manöver zu tarnen. Dann bezog er Posten dicht neben ihrem Sonnenschirm, der gegen die Bank gelehnt war, und gab sich den Anschein, als beobachte er eine Schaluppe auf dem Fluss. Nie zuvor habe ich so schimmernd braune Haut gesehen, so verführerischen Wuchs, so zierlich schlanke Finger, durchdrungen von Licht. Er betrachtete ihr Nähkörbchen voller Staunen, als etwas Ungeheures. Wie mochte ihr Name sein? Ihr Zuhause, ihr Leben, ihre Vergangenheit. Und selbst das Verlangen nach körperlichem Besitz erlosch in einem tiefen Sehnen, in einer Neugier ohne Grenzen. Ein langer Schal mit violetten Streifen hing in ihrem Rücken über die kupferbeschlagene Bordwand. Gewiss hat sie ihn viele Male mitten auf dem Meer an feuchten Abenden um sich gelegt, ihre Füße mit ihm bedeckt, darin geschlafen. Doch von den Fransen gezogen, glitt er langsam hinab, fiel beinahe schon ins Wasser. Frederik tat einen Sprung und erwischte ihn. Hoppla, voilà. Ich danke Ihnen, Monsieur. Unsere Blicke haben sich getroffen. Meine Frau. Marie, bist du soweit? Bist du soweit? Rief der feine Herr Anou. Wir wollen in Montreux die Postkutsche nach Chalon nehmen. Ja. Der Dampfer konnte anlegen. Die Zeit drängte. Sie gleicht all den Frauen romantischer Bücher. Ich würde ihrem Bild nichts hinzufügen wollen. Nichts weglassen. Das Universum war mit einem Schlag weiter. Monsieur Anou hat sie Marie genannt. Wie soll ich zu einer Einladung kommen? Doch Anou beschäftigte sich nur mit seinem Gepäck. Man war am Ziel. Auf ein andermal, mein werter Herr. So wie Frederik den Quai erreicht hatte, drehte er sich um. Sie stand neben dem Steuerruder. Er warf ihr einen Blick hinauf, in den er seine ganze Seele zu legen suchte. Als hätte er nichts getan, verharrte sie reglos. Dann, ohne auf die Begrüßung seines Dieners zu achten, warum hast du den Wagen nicht bis hierher gefahren? Warum hast du den Wagen nicht bis hierher gefahren? Entschuldigung. Tollpatsch. Hey! Hey! Ein breiter Purpurstreifen entflammte den westlichen Himmel. Dicke Getreideschober, die mitten auf den Stoppelfeldern hockten, warfen riesige Schatten. Ein Hund bellte auf einem Bauernhof in der Ferne. Er war fest entschlossen, auf irgendeine Weise Zutritt bei den Anou zu finden und sich mit ihnen anzufreunden. Und dann? Wer weiß. Und von Saint-Laurent schlug es 9, als er auf der Place d'Armes ankam, vor dem Haus seiner Mutter. Dieses Haus, geräumig und mit einem Garten aufs freie Land hinaus, erhöhte das Ansehen von Madame Moreau, der meistgeachteten Person im Ort. Sie stammte aus einer alten Adelsfamilie, die nun erloschen war. Ihr Mann, ein Plebejer, mit dem ihre Eltern sie verheiratet hatten, war an einem Degenstich gestorben, während ihrer Schwangerschaft, und hinterließ ihr ein prekäres Vermögen. Sie empfing dreimal die Woche und gab von Zeit zu Zeit ein großes Diner. Aber die Anzahl der Kerzen wurde im Voraus berechnet, und sie wartete ungeduldig auf ihren Pachtzins. Ich höre es nicht gern, wenn jemand die Regierung tadelt. Madame Moreau hegte ehrgeizige Pläne für ihren Sohn. Anfangs wirst du Protektion brauchen. Später dank deiner Fähigkeiten aufsteigen zum Staatsrat. Botschafter. Minister. Seine Erfolge am Collège in Sens rechtfertigten diesen Stolz. Du hast den Ehrenpreis errungen. Sobald sie im Esszimmer waren, fragte seine Mutter leise: Nun? Nun. Der alte Mann hat mich sehr herzlich aufgenommen, jedoch nichts verraten von seinen Absichten. Ach. Madame Moreau seufzte. Wo ist Marie jetzt? Dachte er. Sie waren schon auf dem Weg in ihre Zimmer, da brachte ein Bursche ein Billett. Delaurier will mich noch sehen. Ach, dein Schulkamerad. Eine bessere Zeit konnte er wohl nicht finden. Frederik zögerte, aber die Freundschaft war stärker. Er griff nach seinem Hut. Der Vater von Charles Delaurier, ehemaliger Hauptmann der Linientruppen, 1818 aus dem Dienst geschieden, war zum Heiraten heimgekehrt nach Nogent und hatte mit dem Geld der Mitgift das Amt eines Gerichtsvollziehers erworben, das ihn nur mühsam ernährte. Verbittert durch langjährige Ungerechtigkeiten, immer noch dem Kaiser Napoleon Bonaparte nachtrauend, traktierte er seine Umgebung mit der Wut, die ihn erstickte. Wenige Kinder wurden mehr geprügelt als sein Sohn. Der Junge beugte sich nicht, trotz aller Schläge. Seine Frau starb an Krebs. Er zog nach Dijon. Anschließend etablierte er sich als Rekrutenhändler. Und nachdem er für Charles ein halbes Stipendium erwirkt hatte, gab er ihn auf das Collège in Sens, wo Frederik ihn wiedererkannte. Aber der eine war 12, der andere 15. Außerdem trennten sie 1000 Unterschiede in Charakter und Herkunft. Frederik fand, den Annehmlichkeiten seines Zuhauses nachtrauernd, das Leben im Collège hart. Den Sohn des Gerichtsvollziehers dünkte es gut. Er lernte fleißig. Doch wegen seiner Armut oder seines streitsüchtigen Wesens umgab ihn dumpfe Feindseligkeit. Als dich ein Diener einmal ein Bettelkind nannte, bist du ihm an die Gurgel gesprungen und hättest ihn wahrscheinlich umgebracht, wären nicht drei Hilfslehrer dazwischen gegangen. Du hast mich voll der Bewunderung in die Arme geschlossen. Von diesem Tag an wurden wir die innigsten Freunde. Die Zuneigung eines Großen schmeichelte wohl der Eitelkeit des Kleinen. Und der andere empfing wie ein Glück die ihm geschenkte Anhänglichkeit. Mein Vater beließ mich während der Ferien im Collège. Eine zufällig aufgeschlagene Platon-Übersetzung begeisterte ihn. Nun packte ihn die Leidenschaft für metaphysische Studien. Und schnell machte er Fortschritte, denn er betrieb sie mit jugendlicher Kraft und dem Stolz einer Intelligenz, die ihre Fesseln abwirft. Ich hatte den Schlüssel stehlen müssen, um mir Bücher zu verschaffen. Frederiks Zerstreuungen waren nicht ganz so ernst. Er hegte den Ehrgeiz, eines Tages der Walter Scott Frankreichs zu sein. Sie redeten über das, was sie später einmal tun würden, hätten sie das Collège erst einmal hinter sich. Wir wollten eine große Reise unternehmen mit dem Geld, das ich bei Erreichen der Volljährigkeit aus meinem Vermögen ausbezahlt bekomme. Dann zurück nach Paris, gemeinsam arbeiten und nie wieder auseinandergehen. Und als Erholung von ihrer Arbeit genössen sie Liebschaften mit Fürstinnen in seidenen Boudoirs oder gleißende Gelage mit berühmten Kurtisanen. Zweifel folgten auf ihren Hoffnungstaumel. Nach Anfällen wortreicher Fröhlichkeit verfielen sie in tiefes Schweigen. Und sie legten sich auf den Rücken, benommen, berauscht. Die anderen spielten hemdsärmelig Barrenlauf. Oder ließen Drachen steigen. Der Hilfslehrer rief nach ihnen. Das Gittertor öffnete sich, man ging die Treppe wieder hinauf. Und sie waren traurig, wie nach großer Ausschweifung. Der Herr Direktor behauptet, ihr stachelt euch gegenseitig auf. Doch wenn Frederik in den höheren Klassen etwas lernte, so nur, weil sein Freund ihn anspornte. Und in den Ferien 1837 brachte er ihn mit zu seiner Mutter. Er isst ungeheuer viel. Er weigert sich, sonntags zur Messe zu gehen. Er hält republikanische Reden. Schließlich glaubte sie zu wissen, er habe ihren Sohn mitgenommen an verruchte Orte. Man überwachte ihre Beziehung. Sie liebten sich umso mehr. Und der Abschied war schmerzhaft, als Delorier im Jahr darauf das College verließ, um in Paris Jura zu studieren. Frederik rechnete fest damit, ihm nachzufolgen. Sie hatten einander 2 Jahre nicht gesehen. Und nach langen Umarmungen gingen sie auf die Brücken. Dort plauderte man ungestört. Mein Vater hat getobt wie ein Wilder, als ich eine Abrechnung über meinen Erbteil verlangte. Und mir sogar jegliche Unterstützung kurzweg gestrichen. Da er sich jedoch später um einen Lehrstuhl an der juristischen Fakultät bewerben wollte und kein Geld hatte, übernahm Delorier in Troyes die Stelle als erster Kanzlist bei einem Anwalt. Ich kann 4.000 Francs sparen. Und sollte ich von der mütterlichen Hinterlassenschaft gar nichts bekommen, hätte ich immerhin genug, um 3 Jahre lang frei und ungehindert zu lernen. Unseren alten Plan, gemeinsam in der Hauptstadt zu leben, müssen wir also aufgeben. Wenigstens vorläufig. Frederik ließ den Kopf hängen. Das war der erste seiner Träume, der sich in Luft auflöste. Tröste dich, sagte der Hauptmannssohn. Tröste dich. Das Leben ist lang. Wir sind jung. Ich folge dir nach. Er war jetzt ein langer Lulatsch von 22 Jahren. Mager, mit breitem Mund, entschlossener Miene. Und sie spazierten weiter vom einen Ende zum anderen der 2 Brücken, die sich hinüberspannen auf die schmale Insel, geformt von Fluss und Kanal. Ach, die guten Leutchen. Wie ruhig sie schlafen. Komisch. Wartet nur. Ein neues 89 braut sich zusammen. Wir haben genug von all den Verfassungen, Katers, Lügen. Ach, hätte ich bloß eine Zeitung. Euch würde ich kräftig aufrütteln. Doch ganz gleich wofür. Immer braucht man Geld. Ein menschlicher Schatten fiel auf die Pflastersteine. Und zugleich hörten sie die Worte: Gehorsamster Diener, meine Herren. Gehorsamster Diener, meine Herren. Der so sprach, war ein kleiner Mann, bekleidet mit einem weiten braunen Gehrock und auf dem Kopf eine Mütze, unter deren Schirm eine spitze Nase hervorlugte. Monsieur Rock. In Person. Ich habe soeben nach den Wolfsfallen gesehen, in meinem Garten, unten am Wasser. Und Sie, wieder im Lande? Ich hab's schon von meinem Töchterchen gehört. Immer noch bei guter Gesundheit, hoffe ich. Sie verlassen uns nicht so bald. Und er ging, wohl entmutigt durch Frederiks Empfang. Madame Moreau verkehrte nämlich nicht mit ihm. Vater Rock lebt in wilder Ehe mit seinem Dienstmädchen. Und er wird nur wenig geachtet, obwohl er der Wahlagent von Monsieur Dombreuse ist und sein Verwalter. Dieser Bankier aus der Rue d'Anjou? Weißt du, was du tun solltest, mein Guter? Du solltest diesen Alten bitten, dass er dich bei den Dombreuse einführt. Nichts ist hilfreicher, als in einem reichen Haus zu verkehren. Du hast doch einen schwarzen Frack und weiße Handschuhe. Nütze sie. Du musst in diese Kreise gehen. Irgendwann bringst du auch mich hin. Ein Mann mit Millionen. Denk bloß. Sieh zu, dass du ihm gefällst. Und seiner Frau ebenso. Du solltest ihr Geliebter werden. Frederik protestierte. Aber ich sag dir doch nur altbewährte Dinge, oder? Erinnere dich an Rastignac in Balzacs Illusion perdue. Und du wirst reüssieren, ich bin sicher. Frederik hatte so viel Vertrauen zu Delorier, dass er ins Wanken kam und Madame Anou vergessend oder sie mit einschließend in die Vorhersage, welche die andere betraf, konnte er ein Lächeln nicht unterdrücken. Und nach einer langen Umarmung trennten sich die beiden Freunde. Zwei Monate später dachte Frederik unverzüglich an seinen großen Besuch. Der Zufall hatte ihm geholfen. Vater Rock ist mit einer Rolle wichtiger Papiere zu mir gekommen. und hat mich ersucht, diese eigenhändig bei Monsieur Dombreuse abzugeben. Und die Sendung begleitet ein unversiegeltes Schreiben, in dem er mich vorstellt. Madame Moreau schien erstaunt über diesen Schritt. Frédéric verbarg die Freude, die er empfand. Monsieur Dombreuse heißt mit richtigem Namen Comte Dombreuse. Doch seit 1825 hat er peu à peu Adel und Partei aufgegeben und befasst sich nun mit der Industrie. Listenreich wie ein Grieche und fleißig wie einer aus der Auvergne hat er ein, so heißt es, beachtliches Vermögen angehäuft. Darüber hinaus ist er Offizier der Ehrenlegion, Abgeordneter, demnächst Pair de France. Und in seiner Schmollerei gegen die Staatsgewalt neigte er zur linken Mitte. Seine Frau wird in Modejournalen genannt. Leitet wohltätige Vereine. Indem sie Herzoginnen umschmeichelte, besänftigte sie den Groll des adeligen Faubourg und erweckte den Eindruck, Monsieur Dombreuse könnte noch Reue zeigen und sich nützlich erweisen. Hü! Der junge Mann war aufgeregt, als er zu ihnen ging. Sicher lädt man mich für nächste Woche zum Ball. Was wird man mir sagen? Auch Monsieur Dombreuse ist nur ein Bürger. Schwungvoll sprang er von seinem Cabriolet auf das Trottoir. Eine Klingel schellte. Ein Bedienter erschien und führte Frédéric in einen Raum, wo zwei Geldschränke zu sehen waren, dazu noch mit Akten gefüllte Regale. Monsieur Dombreuse schreibt an einem Tisch mit Rolldeckel. Er überflog Vater Rocks Brief, schlitzte mit seinem Taschenmesser die Leinwand, welche die Papiere umschloss, und studierte sie. Von Weitem wirkt er wegen seiner schlanken Gestalt vielleicht noch jung. Doch sein schütteres weißes Haar, seine kraftlosen Glieder und vor allem die außergewöhnliche Blässe des Gesichts verraten eine zerrüttete Konstitution. Endlich erhob er sich und stellte dem jungen Mann ein paar Fragen über gemeinsame Bekannte, über Nogent, über sein Studium. Dann entließ er ihn mit einer Verbeugung. Frédéric entfernte sich durch einen anderen Korridor und stand plötzlich im unteren Teil des Hofes bei den Remisen. Ein blaues Coupé mit einem Rappen davor wartete an der Außentreppe. Der Schlag öffnete sich, eine junge Dame stieg ein und der Wagen rollte mit gedämpftem Knirschen über den Sand. Er gewahrte nur ihren Rücken. Es entströmte diesem gepolsterten Schächtelchen ein Irisduft. Und etwas wie der diffuse Hauch weiblicher Eleganz. Der Kutscher lockerte die Zügel, das Pferd streifte plötzlich den Prellstein und alles verschwand. Frédéric ging zu Fuß nach Hause, über die Boulevards. Ach, dass ich Madame Dombreuse nicht richtig habe sehen können. Ein Stück oberhalb der Rue Montmartre wandte er inmitten eines Wagengedränges den Kopf. Und auf der anderen Seite gegenüber las er auf einer Marmortafel Jacques Arnaud. Jacques Arnaud? Wieso habe ich nicht früher an sie gedacht? Schuld war Delaurier. Und er näherte sich dem Laden, trat jedoch nicht hinein. Er wartete, dass sie erscheine. Die hohen, durchsichtigen Glasscheiben zeigen Statuetten. Zeichnungen, Stiche, Kataloge. Hefte des Art Industriel. Und die Abonnementpreise finden sich noch einmal an der Tür. Dort, ganz in der Mitte, prangen auch die Initialen des Herausgebers. Frédéric tat, als studiere er die Zeichnungen. Nach endlosem Zögern trat er hinein. Monsieur ist vor 5 nicht im Geschäft. Wenn ich etwas ausrichten kann... Nein. Ich komme wieder. Die folgenden Tage waren ausgefüllt mit der Suche nach einer Unterkunft. Und er entschied sich für ein Zimmer im 2. Stock eines Hotel Garnier. Mit einer nagelneuen Schreibmappe unter dem Arm begab er sich zum Auftakt der Vorlesung. 300 barhäuptige junge Männer füllen ein Auditorium, wo ein Greis in rotem Talar mit eintöniger Stimme vorträgt. Federn kratzten übers Papier. Er fand in diesem Hörsaal von Neuem den Staubgeruch aus den Klassenzimmern. Ein gleich gebautes Katheder. Dieselbe Langeweile. 14 Tage lang ging er hin. Die erhofften Freuden ließen auf sich warten. Und nachdem er ein Lesekabinett ausgeschöpft hatte, kreuz und quer durch die Sammlungen des Louvre gelaufen und mehrmals hintereinander im Theater gewesen war, verfiel er in abgrundtiefen Müßiggang. Er hatte an der Fakultät mit jemand Bekanntschaft geschlossen, und zwar mit dem Vicomte de Sissy, Spross einer vornehmen Familie, der eher einem Fräulein glich, wegen seiner zierlichen Manieren. Die Distinguiertheit des jungen Patriziers barg freilich einen höchst mageren Verstand. Alles macht ihn staunen. Er lacht viel über den kleinsten Scherz. Ein Einfallspinsel. Herzensergießungen mit wem auch immer waren also unmöglich. Und er wartete noch immer auf die Einladung bei den Dombreus. Zu Neujahr schickte er ihnen Visitenkarten, erhielt selbst aber keine. Er war noch einmal zum Art Industriel gegangen. Er ging ein drittes Mal und endlich sah er Arnoux, der sich von 5, 6 Personen umringt, zankte und seinen Gruß kaum erwiderte. Frédéric war verletzt. Ihn plagte sein Gewissen. Er besuchte wieder die Vorlesungen. Da er keine Ahnung hatte von den behandelten Stoffen, brachten ihn schon einfachste Dinge in Verlegenheit. Und sein Müßiggang wurde noch schlimmer. Nun bat er Delaurier, inständig zu kommen, mit ihm das Zimmer zu teilen. Wir würden es schaffen und uns durchschlagen mit meinen 2000 Franc Pension. Alles ist besser als dieses unerträgliche Leben. Ich kann Troyes noch nicht verlassen. Ich rate dir, dich abzulenken. Und er verwies ihn an Senecal. Senecal ist Repetitor für Mathematik. Ein Mann von scharfem Verstand und republikanischer Gesinnung. Ein künftiger Saint-Just. Frédéric war die 5 Etagen 3-mal hochgestiegen, erhielt jedoch nie einen Gegenbesuch. Er ging nicht mehr hin. Jede Woche schrieb er ausführlich an Delaurier, sah hin und wieder Monsieur de Sissy. Der Winter ging zu Ende. Im Frühling war er nicht mehr so traurig, bereitete sich vor auf seine Prüfung und nachdem er sie mit mäßigem Erfolg abgelegt hatte, fuhr er sogleich nach Nogent. Seinen Freund in Troyes besuchte er nicht, um sich die mütterlichen Bemerkungen zu ersparen. Dann zu Beginn des neuen Studienjahres 1841 gab er sein Logis auf und nahm sich am Quai Napoleon eine Zwei-Zimmer-Wohnung, die er möblierte. Die Hoffnung auf eine Einladung bei den Dombreus hatte ihn verlassen und seine große Leidenschaft für Madame Arnoux war am Erkalten. Eines Morgens im Dezember 1841, unterwegs in die Vorlesung über Prozessordnung, glaubte er in der Rue Saint-Jacques regeres Treiben zu bemerken als sonst. Die Studenten kamen aus den Cafés gerannt oder riefen einander durch die geöffneten Fenster von einem Haus zum anderen. Die Kaufleute mitten auf dem Trottoir schauten besorgt. Die Holzläden wurden geschlossen und er sah einen großen Menschenauflauf rund ums Pantheon. Junge Leute in ungleichen Rudeln, zu 5 bis zu 12, spazieren Arm in Arm und wenden sich an größere Schwärme. Hinten am Platz schwadronieren Männer in Arbeitskitteln, während Schutzmänner die Mauern entlang stapfen, sodass unter ihren schweren Stiefeln das Pflaster dröhnt. Auf allen Gesichtern liegt ein geheimnisvoller, staunender Ausdruck. Man erwartet etwas, ganz offensichtlich. Frédéric fand sich plötzlich neben einem jungen, blonden Mann mit einnehmendem Äußeren, der Kinn- und Schnauzbärtchen trug wie ein Raffiné aus der Zeit Ludwig des 13. Er fragte ihn nach der Ursache des Aufruhrs. Ich habe keine Ahnung. Und die genauso wenig. Das ist zurzeit Mode. Was für ein Heidenspaß. Die Petitionen zugunsten der Reform der Nationalgarde, dazu noch andere Ereignisse, führen seit 6 Monaten zu unerklärlichen Zusammenrottungen. Und diese wiederholten sich so häufig, dass die Zeitungen nicht mehr davon sprachen. Frédéric spürte, wie jemand seine Schulter berührte. Er wandte sich um. Es war Martinon. Oh je, schon wieder ein Aufruhr. Er hatte Angst, in Unannehmlichkeiten zu geraten, lamentierte. Männer in Arbeitskitteln vor allem machen mir Sorge. denn sie gehören zu Geheimbünden. Gibt es Geheimbünde? Sagte der junge Mann mit Bärtchen. Das ist ein alter Witz der Regierung. So schreckt man die Bürger. Sprechen Sie leise, die Polizei. Sie glauben also noch an die Polizei? Was wissen Sie schon, Monsieur? Vielleicht bin ich ja selbst ein Spitzel. Und er schaute auf eine Art und Weise, dass Martineau in seiner Aufregung den Scherz zunächst gar nicht begriff. Die Menge schob sie weiter. Bald ertönte Geschrei. Nieder mit den Säuglingen! Nieder mit Louis-Philippe! Nieder mit den Säuglingen! Nieder mit Louis-Philippe! Martineau hatte seine Position dazu genutzt, unterzutauchen. Dieser Feigling! Er ist vorsichtig. Aus allen Fenstern schauten Neugierige. Einige intonierten die Marseillaise, andere wollten zum König. Zu Voltaire! Zu Voltaire, brüllte der junge Mann mit blondem Bärtchen. Zu Voltaire! Schluss, meine Herren. Schluss, meine Herren. Schluss, gehen Sie nach Hause. Die Schutzmänner mühten sich vorwärts zu kommen und sagten, so sanft sie nur konnten, Schluss, meine Herren, Schluss, gehen Sie nach Hause. Nieder mit den Totschlägern! Jemand schrie, nieder mit den Totschlägern! Nieder mit den Totschlägern! Das war ein seit den September-Unruhen gebräuchliches Schimpfwort. Jeder wiederholte es. Man verhörte die Hüter der öffentlichen Ordnung, pfiff sie aus. Allmählich wurden sie bleich. Einer von ihnen konnte nicht länger an sich halten und einen schmächtigen Jüngling aufs Korn nehmend, der ihm zu nahe kam und ins Gesicht lachte, stieß er so grob zurück, dass dieser 5 Schritte weiter auf den Rücken fiel, vor dem Laden des Weinhändlers. Alles wich auseinander, doch fast im gleichen Augenblick ging er selbst zu Boden, niedergestreckt von einer Art Herkules, dessen Haar wie ein Bündel Werk unter der Mütze aus Wachstuch hervorquoll. Ich heiße Dussadier. Bei Gebrüder Valensard, Spitzen und Modewaren. Wo ist meine Schachtel? Ich will meine Schachtel wieder haben. Er beruhigte sich freilich. Und mit stoischer Miene folgte er aufs Revier in der Rue Descartes. Ein Strom von Menschen begleitete ihn. Frédéric und der junge Mann mit Bärtchen gingen unmittelbar dahinter, voll Bewunderung für den Commis und empört über die Roheit der Staatsgewalt. Je weiter sie kamen, desto kleiner wurde die Menge. Endlich erreichte man die Wache. Nur etwa 20 Personen waren übrig. Der Anblick der Soldaten genügte, sie zu zerstreuen. Frédéric und sein Kamerad verlangten kühn nach dem soeben ins Gefängnis Verbrachten. Der Posten drohte. Wenn sie nicht locker ließen, werde er sie ebenfalls einlochen. Wir verlangen den Revierkommandeur. Sie nannten ihre Namen mitsamt dem Rang als Studenten der Jurisprudenz. Der Festgenommene ist unser Kommilitone. Man führte sie in einen völlig kahlen Raum, wo entlang der gekalkten, rauchgeschwärzten Wände 4 Bänke standen. Ganz hinten öffnete sich ein Guckfenster. Dann erschien Dussadiers 4-schrötiges Gesicht, umrahmt von seinem Zaushaar. Mit den offenherzigen Äuglein und der platten Nasenspitze erinnerte es irgendwie an die Physiognomie eines gutmütigen Hundes. Erkennst du uns nicht? Sagte Ussonet. So hieß der junge Mann mit Bärtchen. Aber hör doch auf, den Dummen zu spielen. Wir wissen, du bist wie unser einer Student der Jurisprudenz. Trotz ihres Gezwinkes durchschaute Dussadier gar nichts. Er schien nachzugrübeln, dann plötzlich... Ist meine Schachtel gefunden? Frédéric hob entmutigt die Augen. Ach so, die Pappschachtel, in der du deine Vorlesungsnotizen verwahrst. Ja, ja, keine Sorge. Sie wurden deutlicher mit ihrer Pantomime. Endlich begriff Dussadier, dass sie ihm helfen wollten. Und er schwieg aus Angst, er könnte sie bloßstellen. Zudem verspürte er etwas wie Scham, als er sich emporgehoben sah auf die gesellschaftliche Stufe eines Studenten, gleichgesetzt mit diesen jungen Männern, die so weiße Hände hatten. Sollen wir irgendwem etwas ausrichten? Nein, danke, niemand. Und deine Familie? Der arme Bursche war ein Bastard. Die beiden Freunde wunderten sich über sein Schweigen. Sollen wir ihm Zigarren da lassen? Frédéric hatte bereits ein gefülltes Zigarrenetui auf den Rand des Guckfensters gelegt. Nimm schon. Adieu. Kopf hoch. Dussadier packte die 2 Hände, die sich ihm entgegenstreckten. Er drückte sie überschwänglich. Die beiden Freunde entzogen sich seiner Dankbarkeit, gingen hinaus und beschlossen, im Café Tabouret beim Luxembourg miteinander zu essen. Während er das Beefsteak zerschnitt, erzählte Ussonet seinem Gefährten, er arbeite für Modejournale. Und ich verfasse Reklameartikel für den Art Industriel. Bei Jacques Arnoux? Sie kennen ihn? Ja. Nein, das heißt, ich habe ihn gesehen. Ich bin ihm begegnet. Sehen Sie zuweilen seine Frau? Hin und wieder? Frédéric wagte nicht weiter zu bohren. Dieser Mann hatte sich eben einen ungeheuren Platz in seinem Leben erobert. Er zahlte die Rechnung für das Mittagessen ohne dass der andere auch nur den geringsten Einspruch erhob. Die Sympathie war gegenseitig. Sie tauschten ihre Adressen, öffneten einander das Herz. Ussoni strebte nach Ruhm und Reichtum am Theater. Er schrieb an stets zurückgewiesenen Vaudeville-Stücken, drechselte Couplets, ein paar gab er zum Besten. Warum nicht auf der Stelle das Wort wagen, von dem mein Glück abhängt? Können Sie mich nicht bei Anu vorstellen? Die Sache ist leicht. Und sie einigten sich auf den nächsten Tag. Na, immer noch wohlauf? Und ohne die Antwort abzuwarten, fragte er leise Ussoni. Wie heißt gleich Ihr Freund? Nehmen Sie doch eine Zigarre aus der Schachtel dort auf dem Karteischrank. Der Art Industriel, gelegen im Zentrum von Paris, war ein bequemer Treffpunkt. Ein neutraler Boden, wo Rivalitäten zwanglos aufeinander trafen. Anfangs war die Rede von einer gewissen Apollonie, einem ehemaligen Modell, das man auf dem Boulevard erkannt haben wollte. Diese Metamorphose erklärt sich durch die Reihe ihrer Financiers. Ah, wie gut sich der Kerl mit den Pariser Mädels auskennt. Nach Ihnen, Sir, wenn noch etwas übrig bleibt. Dann wurden die abwesenden Kollegen kritisiert. Man wunderte sich über den Preis ihrer Werke. Und alle klagten, dass sie nicht genug verdienten. Als ein Mann von mittlerer Größe hereintrat, den Rock mit nur einem Knopf geschlossen, die Augen lebhaft, das ganze Aussehen ein wenig verrückt. Ihr seid mir vielleicht bourgeoise Gesellen. Was interessiert euch das, Allmächtiger? Die Alten, die malten ihre Meisterwerke und scherten sich nicht um die Millionen. Correggio, Murillo. Nicht zu vergessen, Pellerin. Doch ohne auf den Spott einzugehen, schwadronierte er weiterhin so hitzig, dass Arnoux gezwungen war, zweimal zu wiederholen. Meine Frau braucht sie am Donnerstag. Am Donnerstag, nicht vergessen. Diese Worte führten Frédérics Gedanken wieder zu Madame Arnoux. Doch eine Art Gegrummel erklang vom Kamin. Es war der Zeitungsleser in seinem Fauteuil. Er maß 5 Fuß 9 Zoll, hatte leicht hängende Lider, graues Haar, eine würdige Miene und hieß Regent Bar. Was gibt's, Citoyen? Schon wieder eine neue Gaunerei der Regierung. Je später es wurde, desto emsiger wirtschaftete Arnoux. Er ordnet Presseartikel, öffnet Briefumschläge, macht Abrechnungen. Die anderen unterhielten sich über Tagesereignisse. Klatsch und Disput gingen durcheinander. Der niedrige Raum war so voll, dass man sich nicht rühren konnte. Und das Licht der rosa Kerzen schimmerte durch den Zigarrenqualm wie Sonnenstrahlen durch den Nebel. Die Stutzuhr schlug 7. Alles nahm Abschied. Arnoux befahl Pellerin zu bleiben. Ich bräuchte 2 Bilder. 2 Bilder? Ja. So Praporten für 250 das Stück. À la Boucher, abgemacht? Gut. Schön. Und vergessen Sie nicht meine Frau. Ja. Frédéric begleitete Pellerin bis ans Ende des Faubourg Poissonnière und bat um die Erlaubnis, ihn dann und wann zu besuchen. Die Gunst wurde freundlich gewährt. Wenn Frédéric früh hinkam, überraschte er ihn in seinem schlechten Gurtbett, verborgen von einem zerschlissenen Wandbehang. Denn Pellerin ging spät schlafen, besuchte eifrig die Theater. Sein Hass auf das gemeine Volk und den Bürger ergoss sich in herrlich poetischen Sarkasmen. Und für die großen Meister der Malerei hegte er so fromme Verehrung, dass diese ihn fast zu jenen emporhob. Er hat eine alte Frau in Lumpen als Bedienerin, ist in einer Garküche und lebt ohne Mätresse. Doch warum spricht er nie von Madame Arnoux? Was ihren Mann betrifft, so nennt er ihn mal einen guten Kerl, dann wieder einen Scharlatan. Frédéric wartete auf Enthüllungen und kam nun häufiger in Ussonis Korrespondenzbüro an der Place de la Bourse. Morgens um 8 steigt er herab von den Höhen Montmartres und trinkt in der Rue Notre-Dame de Victoire Weißwein. Regent Bar? Ja, ja. Sein Déjeuner, auf das mehrere Partien Billard folgen, beschäftigen ihn bis um 3. Dann lenkt er seine Schritte zur Passage des Panoramas und trinkt Absinth. Nach dem Besuch bei Arnoux geht er ins Estaminet Bordelais und trinkt Wermut. Und es war nicht der Hang zum Trinken, was den Citoyen Regent Bar in diese Orte lockte, sondern die eingefleischte Gewohnheit, über Politik zu reden. Arnoux schätzt ihn offenbar gewaltig. Er kennt sich aus, Hand drauf. Ein kluger Mann. Ein andermal legte ihm Regent Bar auf Schreibpult Papiere über Kaolingruben in der Bretagne. Ich verlasse mich auf Ihre Erfahrung. Frédéric sah ihn zugleich als Millionär, Als Kunstfreund, als Mann der Tat. Gewisse Dinge freilich wunderten ihn, denn der feine Herr Anou war schlau in seinem Geschäft. Anou wühlte lächelnd in seiner Schublade, als Frédéric mit Ussonet ins Büro trat. Heute wird's spät mit dem Abendessen. Réjean-Bart griff nach seinem Hut. Was? Sie verlassen mich? 7 Uhr. Frédéric folgte ihm. Wollen Sie sie nehmen? Wen nehmen? Die Schnapspulle. Und seinen Obsessionen nachgebend folgte ihm Frédéric ins Estaminet Bordelais. Da entdeckte er Pellerins Profil draußen auf dem Trottoir. Rasch klopfte er gegen die Glasscheibe. Und kaum saß der Maler, da fragte ihn Réjean-Bart, warum man ihn nicht mehr zu sehen bekam im Art Industriel. Ha, lieber verreck ich, als da noch mal hinzugehen. Ein Ignorant ist das. Ein Bürger, ein Schuft, ein Halunke. Was hat er Ihnen denn getan? Pellerin stampfte mit dem Fuß auf den Boden, schnaubte geräuschvoll statt einer Antwort. Er fabriziert Schwarzarbeiten, wie etwa zweifarbige Kreideporträts oder Pasticci-großer Meister für wenig bewanderte Kunstliebhaber. Und da ihn diese Arbeiten demütigen, verschweigt er sie normalerweise. Aber dieser Dreckskerl Anou treibt mich zur Weißglut. Einem Auftrag entsprechend, bei dem Frédéric Zeuge gewesen war, hatte er ihm 2 Bilder gebracht. Anou erlaubt sich Kritik. Er hat die Komposition gerügt, die Farbe und das Zeichnerische. Aha. Ja, vor allem das Zeichnerische. Mhm. Kurzum, er wollte sie nicht nehmen, um keinen Preis. Mhm. Aber genötigt durch die Fälligkeit eines Wechsels, hatte Pellerin sie dem Juden Isaac überlassen. Und 14 Tage später verkauft Anou sie eigenhändig an einen Spanier für 2000 Francs. Kein zu weniger. So eine Spitzbüberei. Und der macht noch ganz andere Sachen, weiß Gott. Eines schönen Tages sehen wir ihn vor dem Schwurgericht. Sie übertreiben. Was liegt Ihnen überhaupt daran, den zu verteidigen? Also, ich bin nun mal sein Freund. Aha. Dann geben Sie ihm einen Kuss von mir. Guten Abend. Und der Maler zog wütend davon, ohne wohlgemerkt von seiner Zeche zu reden. Frédéric hatte, als er Anou verteidigte, sich selbst überzeugt. In der Hitze seiner Redseligkeit überkam ihn Mitgefühl für diesen klugen und guten Mann, den seine Freunde verleumdeten und der jetzt noch arbeitete, ganz allein, verlassen. 10 Minuten später öffnete er die Tür zum Geschäft. Schau an, was führt Sie noch mal her? Da er nicht wusste, was er antworten sollte, erkundigte er sich, ob man nicht zufällig sein Notizbuch gefunden habe. Ein kleines, aus blauem Leder. Verwahren Sie da drin Ihre Briefe von Frauen? Frédéric, errötend wie eine Jungfrau, wehrte sich gegen eine solche Unterstellung. Nein, keineswegs. Arnaud wirtschaftete mit den ausgebreiteten Probedrucken. Also Ihre Gedichte. Und Frédéric spürte, wie Anous grüblerische Miene ihn immer stärker reizte und vor allem seine über die Plakate wandernden Hände. Feiste Hände. Weichlich. Mit flachen Fingernägeln. Endlich erhob sich Anou und während er sagte: So, erledigt. Fasste er ihn vertraulich unters Kinn. Diese Plumpheit missfiel Frédéric. Er wich zurück. Dann setzte er den Fuß über die Schwelle des Büros. Zum letzten Mal in seinem Leben, glaubte er. Selbst Madame Anou war irgendwie beschädigt durch ihres Mannes Vulgarität. Noch in der gleichen Woche erhielt er einen Brief, mit dem Delaurier ankündigte, er komme am nächsten Donnerstag nach Paris. Fortan brauche ich niemanden mehr. Kein Réjean-Bart, kein Pellerin, kein Ussonet. Um seinen Freund besser unterbringen zu können, kaufte er eine eiserne Schlafstatt, einen 2. Fauteuil, teilte sein Bettzeug. Und am Donnerstagmorgen hatte er sich gerade angekleidet, um Delaurier entgegenzugehen, da klingelte es an seiner Tür. Herein trat Arnaud. Ein Wort bloß. Gestern habe ich aus Genf eine schöne Forelle geschickt bekommen. Wir zählen heute Abend auf Sie. Pünktlich um 7. Rue de Choiseul, 24. Vergessen Sie es nicht. Frédéric musste sich setzen. Ihm wankten die Knie. Endlich. Endlich. Der Schlüssel drehte sich im Schloss und der Concierge erschien, einen Koffer auf der Schulter. Was ist denn mit dir los? Du hast doch sicher meinen Brief erhalten. Frédéric fehlte die Kraft zum Lügen. Er breitete die Arme aus und warf sich ihm an die Brust. Dann erzählte der Kanzlist seine Geschichte. Mein Vater hatte die Abrechnung für seinen Erbteil verweigert, weil er sich einbildete, derlei Abrechnung verfielen nach 10 Jahren. Doch sehr gut in Prozessordnung hatte Delorier ihm schließlich das gesamte mütterliche Erbe abgetrotzt. 7.000 Francs netto, die trage ich nun bei mir. Die sind Reserve für den Notfall. Ich muss mich drum kümmern, sie anzulegen und auch mir ein Unterkommen suchen, gleich morgen früh. Aber heute große Freiheit und ganz der deine, alter Junge. Ah, mach dir keine Umstände. Wenn du heute Abend was Wichtiges vorhast... Na, hör mal. Ich wäre ein elender Schuft. Dies zufällig hingeworfene Schimpfwort traf Frederik mitten ins Herz. Wie eine verletzende Anspielung. Der Concierge hatte auf dem Tisch beim Kamin Koteletts, Galantine, eine Languste, ein Dessert und 2 Flaschen Bordeaux angerichtet. Ein so feiner Empfang rührte Delorier. Du behandelst mich ja wie einen König. Meine Güte. Sie plauderten über ihre Vergangenheit, über die Zukunft... Und von Zeit zu Zeit fassten sie einander bei den Händen, über den Tisch hinweg und schauten sich eine Weile ergriffen in die Augen. Aber da brachte ein Bote den neuen Hut. Dann kam der Schneider höchstpersönlich mit dem Frack, den er frisch aufgebügelt hatte. Eine Stunde später präsentierte sich ein dritter Mensch und zog aus einem großen schwarzen Sack ein paar herrliche Lackstiefel. Frederik zögerte sein Geständnis hinaus. Schließlich... Als käme ihm ganz plötzlich ein Gedanke. Ach, fast hätte ich's vergessen. Was denn? Heute Abend diniere ich in der Stadt. Bei den Dombreus? Warum erzählst du in deinen Briefen nie von ihnen? Nein, nicht bei den Dombreus. Bei den Arnoux. Du hättest mich verständigen müssen. Ich wäre einen Tag später gekommen. Unmöglich. Sie haben mich doch erst heute Morgen eingeladen, gerade vorhin. Schließlich zog er sich an und verschwand. So sind sie, die Reichen, dachte Delorier. Frederik blieb im Treppenhaus mehrmals stehen. So wild pochte sein Herz. Im Vorzimmer, das chinesisch ausgestattet war, hing eine bemalte Laterne von der Decke. In den Ecken stand Bambusrohr. Beim Durchqueren des Salons stolperte Frederik über ein Tigerfell. Die mit Papierspitze überzogenen Lampenkugeln verbreiten ein milchiges Licht. Neben der Stutzuhr steht eine Schatulle mit silbernen Schließen. Da und dort liegen persönliche Dinge. Eine Puppe auf einer Kusseuse. Und auf dem Nähtischchen eine Strickarbeit, aus der 2 elfenbeinerne Nadeln hängen mit der Spitze nach unten. Es war ein friedlicher Ort. Rechtschaffen und heimelig in einem. Arnoux stellte Frederik vor. Oh, natürlich erkenne ich Monsieur. Dann kamen fast gleichzeitig alle anderen Gäste. Als man ins Esszimmer ging, nahm Madame Arnoux seinen Arm. Ein Stuhl war leer geblieben für Pellerin. Arnoux mag ihn, obwohl er ihn ausbeutet. Außerdem fürchtete er seine scharfe Zunge. Und so hatte er, um ihn weich zu stimmen, im Art Industriel sein Porträt veröffentlicht. Garniert mit hochtrabenden Elogen und Pellerin für Ruhm empfänglicher als für Geld, erschien gegen 8. Die beiden sind wohl schon lange wieder versöhnt. Die Gesellschaft, die Speisen, alles gefiel ihm. Er konnte wählen zwischen 10 Senfsorten. Er aß Gazpacho, Curry, Ingwer, korsische Amseln, römische Lasagne. Er trank vorzügliche Weine. Arnoux schmeichelte sich in der Tat, ein guter Gastgeber zu sein. Doch vor allem die Gespräche ergötzten Frederik. Eine Auseinandersetzung über die Florentiner Malerschule offenbarte ihm Meisterwerke, eröffnete ihm Horizonte. Und er konnte seine Begeisterung nur schwer im Zaum halten, als Pellerin ausrief, lasst mich zufrieden mit eurer abscheulichen Realität. Was soll das heißen, Realität? Die einen sehen schwarz, andere blau. Die Masse sieht dumm. Nichts ist weniger natürlich als Michelangelo. Und nichts ist stärker. Das Bemühen um äußere Wahrheit zeugt von der Erbärmlichkeit unserer Gegenwart. Und die Kunst wird, wenn man so weitermacht, zu irgendeinem Firlefanz, der in seiner Poesie unter der Religion steht und in seiner Bedeutung unter der Politik. Ja. Ihr Ziel zu verwirklichen, Das wird euch nicht gelingen. Ja! Ja! Ihr Ziel, uns in eine unpersönliche Erregung zu versetzen. Zum Wohl. Während Frédéric diesen Dingen lauschte, betrachtete er Madame Arnoux. Sie fiel in sein Gemüt wie Metall in einen Schmelzofen, vermischte sich mit seiner Leidenschaft und wurde zu Liebe. Von Zeit zu Zeit verschwand eine der Gäste. Um 11, als die letzten aufbrachen, ging Arnoux mit Pellerin hinaus, unter dem Vorwand, er wolle ihn begleiten. Madame Arnoux war ins Vorzimmer gekommen. Die Gäste und Usonet grüßten. Sie reichte ihnen die Hand. Das tat sie auch mit Frédéric. Und er spürte etwas eindringen in alle Teilchen seiner Haut. Frédéric verabschiedete sich von den Freunden. Er musste allein sein. Warum diese dargebotene Hand? War es eine unüberlegte Geste oder eine Ermutigung? Die Straßen waren leer. Hin und wieder fuhr dort ein schwerer Karren, unter dem das Pflaster bebte. Ein Haus reihte sich ans andere, mit grauer Fassade, geschlossenen Fenstern. Und er dachte verächtlich an all die Menschen, die hinter diesen Mauern in ihren Betten lagen und dahin lebten, ohne sie zu sehen, ja nicht einmal ahnten, dass es sie gab. Und kräftig ausschreitend mit seinem Spazierstock gegen die Holzläden der Geschäfte schlagend, ging er immer weiter geradeaus, planlos, glückselig, vorwärts getrieben. Es weht ein leichter Wind. Er war mitten auf dem Pont Neuf stehen geblieben. Und barhaupt, mit offener Brust, holte er gierig Luft. Eine Kirchturmuhr schlug die Stunde. Langsam. Wie eine Stimme, die mich ruft. Da überkam ihn einer jener Seelenschauer, bei denen wir meinen, in eine höhere Welt zu entschweben. Eine wunderbare Kraft, die noch ihren Gegenstand suchte, war ihm zugefallen. Er fragte sich ernsthaft, ob er ein großer Maler werden sollte oder ein großer Dichter. Und er entschied sich für die Malerei. Denn die Anforderungen dieses Handwerks bringen mich Madame Arnoux näher. Ich habe meine Berufung gefunden. Am nächsten Tag, noch vor 12, hat er sich Farbkasten, Pinsel, Staffelei gekauft. Pellerin erklärte sich bereit, ihm Stunden zu geben. Und Frédéric nahm ihn mit in seine Wohnung, dass er prüfe, ob auch nichts fehle bei seinen Malutensilien. Da ist er. Delaurier war zurück. Nur also. Ein junger Mann saß im zweiten Fauteuil. Sénécal? Seine Stirn wirkt höher durch das zur Bürste geschorene Haar. Etwas Hartes und Kaltes liegt in den grauen Augen. Und sein langer schwarzer Gehrock. Sein ganzer Aufzug verrät den Schulmeister und Pfaffen. Zunächst unterhielt man sich über Tagesereignisse, unter anderem über das Stabat von Rossini. Sénécal erklärte auf Nachfrage, er gehe nie ins Theater. Die Kunst muss ausschließlich auf die Moralisierung der Massen hinzielen. Man darf nur Stoffe behandeln, die anspornen zu tugendhaften Taten. Alles andere ist schädlich. Pellerin öffnete den Farbkasten. Wie? Allmächtige, an Stoffen fehlt's nicht. Der Bauernhof, die Werkstatt. Molière, lassen Sie den gelten. Meinetwegen. Ich bewundere ihn als Vorboten der französischen Revolution. Ach, die Revolution. Was für eine Kunst. Eine erbärmlichere Zeit hat es nie gegeben. Nie eine größere, Monsieur. Pellerin verschränkte die Arme und ihn scharf ins Auge fassend. Sie sind mir, scheint's, ein ausgemachter Nationalgardist. Ich bin keiner. Doch mit derlei Grundsätzen verdirbt man die Menge. Überdies kommt das nur der Regierung zugute. Die Unterhaltung kam nicht mehr so recht in Gang. Der Maler erinnerte sich bald an eine Verabredung, der Repetitor an seine Schüler. Ach. Dann planten sie, wie es nun weiterging. Ich habe mühelos eine Stelle als zweiter Kanzlist bei einem Anwalt gefunden. Mich an der juristischen Fakultät eingeschrieben, die nötigen Bücher gekauft. Und das Leben, das so lang erträumte, kann beginnen. Es war zauberhaft, dank der Schönheit ihrer Jugend. Delaurier hatte nichts gesagt über eine finanzielle Abmachung. Und so sagte auch Frédéric kein Wort. Er bestritt alle Ausgaben, sorgte für Ordnung im Schrank, kümmerte sich um den Haushalt. Mussten dem Concierge aber die Leviten gelesen werden, übernahm der Kanzlist und spielte, wie schon auf dem College, Seine Rolle als der Beschützer und Ältere. Frederik versäumte nie, damit man ihn zu den Donnerstagsdiners einlud, regelmäßig jeden Mittwoch im Art industriell aufzutauchen. Und er blieb nach allen anderen länger als Regent war. Bis zur letzten Minute gab sich den Anschein, er betrachte eine Gravur, blättere in einer Zeitung. Endlich, sagte Arnoux, sind Sie frei morgen Abend? Sind Sie frei morgen Abend? Ja. Er stimmte zu, bevor der Satz zu Ende war. Es scheint, als habe Arnoux mich lieb gewonnen. Er lehrte ihn die Kunst, Weine zu unterscheiden, Punsch zu flambieren, Schnepfensalmi zu kochen. Frederik befolgte gefügig jeden Ratschlag, denn er liebte alles, was mit Madame Arnoux zusammenhing. Ihre Möbel, ihre Dienstboten, ihre Straße, ihr Haus. Er redete kaum während dieser Diners. Er schaute sie an. Sie hat rechts an der Schläfe ein kleines Muttermal. Die zwei breiten Strähnen über der Stirn sind schwärzer als das übrige Haar und wirken immer ein wenig feucht an den Rändern. Hin und wieder streicht sie sanft darüber. Bloß mit zwei Fingern. All das rührte ihn und steigerte seine Leidenschaft. Er hatte nicht die Kraft, sie vor Delorier zu verbergen. Wenn er von Madame Arnoux kam, weckte er ihn wie aus Versehen, nur damit er von ihr erzählen konnte. Delorier wurde nicht klug aus dieser Liebe, hielt sie für eine letzte Jugendschwäche. Und da ihm offenbar die Zweisamkeit nicht mehr genügte, verfiel er auf die Idee, einmal in der Woche ihre gemeinsamen Freunde zu versammeln. Sie kamen am Samstag gegen 9 Uhr. Und eines Abends erschien Usone in Begleitung eines hochgewachsenen jungen Mannes. Es war der Bursche, nach dem sie im vergangenen Jahr auf dem Polizeirevier gefragt hatten. Er ist jetzt Commis in einem Fuhrgeschäft. Ich habe ihn am Vormittag an einer Straßenecke getroffen. Und ich bringe ihn mit, denn aus Dankbarkeit will er den anderen sehen. Dussadier reichte Frederik das noch gefüllte Zigarrenetui, das er gewissenhaft bewahrt hatte, in der Hoffnung, es zurückzugeben. Die jungen Leute forderten ihn auf, wiederzukommen, was er auch tat. Sie mochten einander. Zunächst einmal hatte ihr Hass auf die Regierung den Rang eines unanfechtbaren Dogmas. Bloß Martinon suchte Louis-Philippe zu verteidigen. Meistens trug er einen groben, sandgrauen Gehrock und Überschuhe aus Gummi. Eines Abends jedoch erschien er in großer Toilette, wie ein Bräutigam. Samtweste mit Schalkragen, weiße Halsbinde, Goldkette. Ich komme von Monsieur Dombreuse. Tatsächlich hatte der Bankier Dombreuse dem alten Martinon vor kurzem eine stattliche Ladung Holz abgekauft. Als der gute Mann ihm seinen Sohn vorstellte, lud er sie beide zum Abendessen. Gab's viele Trüffeln? Und hast du seine Gemahlin um die Taille gefasst, zwischen Tür und Angel, Psycho-DZ? Nun entspann sich ein Gespräch über Frauen. Pellerin wollte nicht gelten lassen, dass es schöne Frauen gäbe. Er bevorzuge Tiger. Was euch verlockt, ist gerade das, was sie herabsetzt zu einer ästhetischen Idee. Ach, ich meine die Brüste, das Haar. Und doch, langes schwarzes Haar mit großen schwarzen Augen. Das kennen wir! Schluss mit den andalusischen Damen auf ihren Divan. Eine Lorette ist ergötzlicher als die Venus von Milo. Lasst uns Gallier sein, ja. Verdammt und würdig der Regence, sofern wir es können. Fließt ihr guten Weine, lächelt ihr Frauen. Mal eine Brunette, dann eine Blonde. Meint ihr nicht auch, Väterchen Dussadier? Dussadier gab keine Antwort. Alle bestürmten ihn, neugierig auf seinen Geschmack. Ich möchte immer nur dieselbe lieben. Für einen Augenblick kehrte Stille ein. Die einen staunten über so viel Naivität. Und die anderen entdeckten vielleicht die geheime Sehnsucht ihrer Seele. Die Prostitution ist eine Tyrannei und die Ehe eine Immoralität. Besser ist Enthaltsamkeit. Oh. Senecal stellte seinen Bierkrug auf den Kaminsims. Ich halte Frauen für Amüsement. Mehr nicht. Der Vicomte Sissi hegte ihnen gegenüber allerlei Ängste. Aufgezogen unter den Augen einer frömmelnden Großmutter, fand er die Gesellschaft dieser jungen Leute so reizvoll wie ein Bordell und so lehrreich wie eine Sorbonne. Man geizte nicht mit Lektionen und er zeigte sich voll Eifer, wollte sogar rauchen, trotz der Übelkeit. Sie quält mich jedes Mal, unvermeidlich. Frederik bewunderte die feinen Unterschiede bei seinen Halsbinden, dem Pelz seines Überrocks und vor allem seine Stiefel, schlank wie Handschuhe. So sauber und fein wirkten sie schon fast unverschämt. Mein Wagen erwartet mich unten auf der Straße. Adieu. Eines Abends, als er eben gegangen war und Schnee fiel, hob Senecal an, dessen Kutscher zu bemitleiden. Ich schätze einen Arbeiter weit mehr als diese Herren. Ich arbeite wenigstens. Ich bin arm. Das sieht man. Der Repetitor grollte ihm noch lang wegen dieser Worte. Dann kam der August. Zeit für seine zweite Prüfung. Ah, 14 Tage reichen zur Vorbereitung auf den Stoff. Frederik zweifelte nicht an seinen Fähigkeiten. Das Ergebnis der Prüfung wurde bald schon verkündet. Durchgefallen. Ausgestochen. Na, gehen wir. Vor der Loge des Concierge stießen sie auf Martinon. Rot, aufgewühlt, ein Lächeln in den Augen und auf der Stirn die Gloriole des Triumphs. Es bleibt nur noch die Doktorarbeit. In nicht einmal 14 Tagen bin ich Referendar. Seine Familie kannte einen Minister. Eine schöne Laufbahn lag vor ihm. Der hat dich aber abgehängt. Nichts ist so demütigend wie Dummköpfe, die Erfolg haben in Unternehmungen, bei denen man selbst Schiffbruch erleidet. Gekränkt erwiderte Frederik, das schere ihn kein bisschen. Das schert mich kein bisschen. Ich strebe nach Höherem. Oho. Und da Usonet Anstalten machte zu gehen? Kein Wort bei Ihnen darüber, versteht sich. Das Geheimnis ist leicht zu wahren. Arnoux reist morgen nach Deutschland. Bei der Nachricht von Arnoux Reise hatte ihn Freude gepackt. Ich kann ganz nach Belieben meine Aufwartung machen. Er ließ sich von einem Fiaker in die Rue de Choiseul fahren. Flink lief er die Treppe hinauf, zog an der Klingelschnur. Es klingelt nicht. Nun riss er wütend an der schweren, rotseidenen Quaste. Ein Gebimmel ertönte, wurde allmählich leiser und man hörte nichts mehr. Frederik bekam Angst. Was zum Teufel bringt Sie hierher? Treten Sie ein. Er führte ihn weder ins Boudoir noch in sein Kabinett, sondern ins Esszimmer, wo auf dem Tisch eine Flasche Champagnerwein stand, mit zwei Gläsern. Und in schroffem Ton... Wünschen Sie etwas von mir, lieber Freund? Nein, nichts, nichts. Stotterte der junge Mann, suchte dabei nach einem Vorwand für seine Visite. Endlich sagte er, nach seinem Befinden wollte er sich erkundigen. Denn er habe ihn, Usonets Äußerungen zufolge, in Deutschland gewähnt. Keineswegs, dieser Bursche versteht alles falsch. Um seine Verwirrung zu überspielen, ging Frederik im Zimmer auf und ab. Als er gegen ein Stuhlbein stieß, fiel ein darauf liegender Sonnenschirm herunter. Der elfenbeinerne Griff brach in zwei. Wie leid mir das tut. Nun ist Madame Anous Sonnenschirm zerbrochen. Bei diesem Namen hob der Kunsthändler den Kopf und lächelte seltsam. Die sich bietende Gelegenheit ergreifend, bemerkte Frederik schüchtern. Könnte ich sie vielleicht sehen? Sie ist in Chartres bei der kranken Mutter. Er wagte nicht, nach der Dauer dieser Abwesenheit zu fragen. Danach fanden sie rein gar nichts mehr, was sie einander hätten sagen können. Schließlich ging er. Melden Sie bitte dem Concierge, dass ich nicht da bin. Dieser missglückte erste Versuch raubte ihn den Mut zu neuen Wagnissen. Nun folgten 3 Monate Langeweile. Er ging jeden Tag zum Arch Industriel und weil er erfahren wollte, wann Madame Arnoux zurückkam, fragte er sehr ausführlich nach ihrer Mutter. Arnoux' Antwort war immer die gleiche, es stehe schon besser. Je länger die Sache dauerte, desto besorgter zeigte sich Frederik, sodass Arnoux gerührt über diese große Anhänglichkeit ihn 5 oder 6 Mal ausführte zum Essen ins Restaurant. Ach, wann werde ich sie wiedersehen? Doch eines Abends, gegen Ende November, sagte Arnoux, Ach übrigens, ist meine Frau gestern heimgekommen. Am nächsten Tag um 5 war er bei ihr. Er hob an mit Glückwünschen wegen ihrer Mutter, die sei ja so krank gewesen. Nein, gar nicht. Wer hat das gesagt? Arnoux. Sie ließ ein leises Aha vernehmen. Bis Donnerstag also, wie üblich? Es gab wieder Diners. Und je häufiger er Madame Arnoux sah, desto schlimmer wurde seine Sehnsucht. Ach, das Betrachten dieser Frau lähmt mich wie der Gebrauch eines allzu starken Parfums. Bis in die Tiefen seines Gemüts drang das hinab. und wurde fast zu einem allgemeinen Zustand des Empfindens, einer neuen Art des Lebens. Die Prostituierten, denen er im Schein der Gaslaternen begegnete, die Sängerinnen, die ihre Koloraturen übten, die Reiterinnen auf ihren galoppierenden Pferden, die Bürgerinnen zu Fuß, die Grisetten an ihren Fenstern. Alle Frauen erinnerten ihn an diese eine. Durch Ähnlichkeiten oder durch scharfe Gegensätze? Ach, was soll ich tun? Ihr sagen, dass ich sie liebe? Bestimmt lässt sie mich abblitzen oder setzt mich empört vor die Tür. Ach, tausend Teufel, was hast du? Frédéric litt an den Nerven. Der Laurier glaubte kein Wort. Angesichts solcher Pein fühlte er seine Zärtlichkeit wieder erwachen und er tröstete ihn. Du verdirbst mir meinen Frédéric. Ich will den Alten wieder haben. Also, rauch eine Pfeife, du Esel. Ja. Gib dir einen Ruck. Du barmst mich. Ja, stimmt, ich bin verrückt. Ha! Für eine Verlorene finden sich vier neue. Über tugendhafte Frauen tröstet man sich mit anderen hinweg. Soll ich dich mit Frauen bekannt machen? Du musst nur ins Alhambra kommen. Das war ein öffentlicher Ball. Er hatte vor kurzem oben an den Champs-Élysées aufgemacht. Lass uns hingehen. Du kannst deine Freunde mitnehmen, wenn du willst. Meinetwegen sogar Rejambar. Frédéric lud den Citoyen nicht ein. Delaurier verzichtete auf Senecal. Nur Ussonet begleitete sie, außerdem Sissi mitsamt Dussatier. Zwei maurische Galerien erstreckten sich rechts und links parallel. Eine Hauswand gegenüber begrenzte den hinteren Teil und die vierte Seite, die des Restaurants, imitierte einen gotischen Kreuzgang mit bunten Glasfenstern. Eine Art chinesisches Dach schützte die Bühne, wo Musiker spielten. Und die zahlreichen Wege ließen den Garten viel weitläufiger erscheinen, als er war. Studenten führen ihre Geliebten spazieren. Herrengehilfen stolzieren einher, ein Stöckchen zwischen den Fingern, in modischem Aufzug. Gymnasiasten rauchen Regalias. Alte Junggesellen streichen sich mit dem Kamm durch den gefärbten Bart. Da waren Engländer, Russen, Menschen aus Südamerika, drei Orientalen mit Tarbusch, Loretten, Grisetten und Dirnen waren hierher gekommen, in der Hoffnung, einen Gönner zu finden, einen Liebhaber, ein Goldstück oder einfach nur aus Freude am Tanz. Und ihre Kleider mit einer wassergrünen, blauen, kirschroten oder violetten Tunika wogen, wirbeln vorüber zwischen Goldregen und Flieder. Die Gaslaternen wurden entzündet. Ussonet kannte dank seiner Beziehungen zu den Modejournalen und den kleinen Theatern viele Frauen. Mit den Fingerspitzen sendet er ihnen Küsschen. Und hin und wieder verließ er seine Freunde. Sissi und Dussatier spazierten weiter. Der junge Aristokrat schielte nach den Dirnen. Und trotz aller Ermunterungen durch den Commis wagte er nicht, sie anzusprechen. Bei diesen Frauen ist immer ein Mann mit Pistole im Schrank versteckt. Und der springt dann heraus und zwingt einen, irgendwelche Wechsel zu unterschreiben. Und alle überlegten, wie sie den Abend beschließen wollten. Doch Frédéric war verschwunden. Sind Sie ganz sicher? Sehr sicher. Sie werden geliebt. Oh, was für ein Mann. Sie macht einen Schmollmund, verzieht ihre vollen Lippen, die tiefrot sind, nahezu blutig. Doch sie hat bewundernswerte Augen. Falb, mit Goldpünktchen in der Iris. Voller Geist, Liebe und Sinnlichkeit. Ach, wie reizend Sie sind. Bitte, einen Kuss. Frédéric hatte die Stimmen von Arnoux und Mademoiselle Vatnas zu hören vermeint. Einen Damenhut erspäht, sich rasch ins Bosquet nebenan geschlichen und hatte die letzten Worte ihres Gesprächs aufgeschnappt. Verzeihen Sie, störe ich? Nicht im geringsten. In diesem Augenblick war Schluss mit dem Tanz. Und anstelle des Dirigenten erschien ein schöner, junger Mann. Eine Miene so stolz wie ein Pfau, so dumm wie ein Puter. Beim Refrain trampelte alles vor Begeisterung. Delmar, ein Ausdruckssänger, war viel zu gewitzt, sie wieder abkühlen zu lassen. Rasch wurde ihm eine Gitarre überreicht und er stöhnte eine Romanze mit dem Titel Bruder der Albanerin. Sag, was höre ich dort? Was höre ich dort auf jener Seite? Ist es Glockengeläut? Ist es Ahnengräuel? Nein, die Schwester spricht, zu dem Bruder spricht. Bruder, löse mich aus Türkenhand für nur 3 Pfund Gold und 2 Perlen Weiß. Und der Bruder spricht, zur Schwester spricht. Braucht das Gold für meines Pferdes Schmuck, braucht die Perlen für mein Herzenslieb. Sprach die Schwester zum Bruder, sprach die Schwester da. Keine Sklavin bin ich, keine Türkendienerin. Nein, mein Bruder, bin ich Türkenkaiserin. Türkenkaiserin. Mademoiselle Vadnaz hob die Zweige eines Ligusters auseinander, der ihr die Sicht auf die Bühne nahm, starrte unverwandt auf den Sänger mit geweiteten Nüstern, zusammengekniffenen Augen und wie versunken in ein ernstes Vergnügen. Bestens. Ich verstehe, warum Sie heute Abend hier sind im Alhambra. Delmar gefällt Ihnen, meine Liebe. Sie wollte nichts eingestehen. Oh, wie schamhaft. Und auf Frederik zeigen? Seine wegen? Da haben Sie Unrecht. Es gibt keinen diskreteren Burschen. Die anderen, auf der Suche nach ihrem Freund, traten in die Gartenlaube. Ussonet stellte sie vor. Arnoux verteilte Zigarren und spendierte Sorbet für die ganze Runde. Mademoiselle Vadnaz errötete beim Anblick von Dussatier. Gleich danach stand sie auf und reichte ihm die Hand. Wissen Sie nicht mehr, wer ich bin, Monsieur Auguste? Woher ist sie Ihnen bekannt? Wir waren im selben Geschäft. Oh, Sie haben ein Herz aus Gold. Dann unterhielt man sich über Delmar, der als Mime Erfolg haben könnte beim Theater. Und es folgte eine Debatte, in der Shakespeare auftauchte, die Zensur, der Stil, das Volk, die Einnahmen des Théâtre de la Porte Saint-Martin, Alexandre Dumas und Victor Hugo. Ich kenne mehrere berühmte Schauspielerinnen. Die jungen Männer beugten sich zu ihm und lauschten, doch seine Worte wurden übertönt von der lärmenden Musik und kaum war eine Quadrille oder Polka zu Ende, stürzten sich alle auf die Tische, riefen nach dem Kellner, lachten, die Flaschen mit Bier und Brauselimonade knallten im Gebüsch, die Frauen kreischten wie Hühner hin und wieder wollten 2 Herren sich prügeln. Ein Dieb wird verhaftet. Der Rhythmus wurde schneller, Knallkörper explodierten, Sonnenräder fingen an sich zu drehen, der Schein des bengalischen Feuers leuchtete für 1 Minute smaragdgrün über dem Garten. Und bei der letzten Rakete tat die Masse einen tiefen Seufzer. Sie zerstreute sich langsam. Frederik und Delaurier bahnten sich Schritt für Schritt einen Weg durch die Menge. Wo ist Dussatier mit Mademoiselle Vadnaz? Arnoux schaute ihnen hinterher, dann sich zu Frederik wendend. Gefällt Ihnen die Vadnaz? Übrigens, in der Hinsicht sind Sie nicht aufrichtig. Ich glaube, Sie verheimlichen Ihre Liebschaften. Frederik erbleichte, schwor, er verheimliche nichts. Naja, aber Ihnen hört man nie etwas von einer Mätresse. Frederik wollte schon auf gut Glück einen Namen hinwerfen, aber die Geschichte konnte Madame Arnoux erzählt werden. In der Tat, ich habe keine Mätresse. Na, heute Abend war die Gelegenheit günstig. Warum haben Sie es nicht angestellt wie alle übrigen, die mit einer Frau losziehen? Und was ist mit Ihnen? Ich? Mein Kleiner, das ist etwas anderes. Ich gehe nach Hause zu der meinigen. Der Laurier bedauerte, dass er vor dem Zeitschriftenverleger nicht geglänzt hatte. Die beiden Freunde gingen zu Fuß. Ein Wind blies von Osten. Keiner sagte ein Wort. Und Frederik versank in Traurigkeit. Wettest du 100 Fron, dass ich die erste kriege, die vorbeikommt? Die Wette gilt. Die erste, die vorbeikam, war eine abstoßende Bettlerin. Und schon wollten sie am Zufall verzweifeln. Da entdeckten sie mitten auf der Rue de Rivoli ein großgewachsenes Mädchen, in der Hand eine kleine Schachtel. Wie viel hast du noch? 200 Zumünzen. Oh, das reicht! Schönen Abend! Frederik hatte nicht geahnt, wie schlimm es seit 1 Jahr Delaurier jeden Donnerstag gequält hatte. Wenn er sich die Nägel bürstete, bevor er aufbrach, zum Diner in die Rue de Choiseul. Eines Abends sah er in der Ferne Ussonet auf dem Pont à Colle. Der Bohemien winkte ihm zu kommen. Und als Frederik die 5 Stockwerke hinabgestiegen war... Folgendes. Am nächsten Samstag, den 24., hat Madame Arnoux Namenstag. Wieso? Sie heißt doch Marie. Außerdem noch Angèle. Einerlei. Gefeiert wird im Landhaus in Saint-Cloud. Ich habe den Auftrag, Ihnen das mitzuteilen. Ein Fahrzeug finden Sie um 3 vor der Zeitschrift. Also, abgemacht? Während Frederik mit Ussonet vor dem Art Industriel sprach, erschien Mademoiselle Vadnas und war enttäuscht, Arnoux nicht zu sehen. Er konnte sein Bedürfnis nach frischer Luft nicht länger bändigen. Er bleibt wohl noch 2 Tage dort. Fahren Sie doch hin. Sie konnte nicht hinfahren. Einen Brief schreiben? Sie hatte Angst, der Brief könnte verloren gehen. Ich könnte ihn höchstpersönlich überbringen. Rasch verfasste sie einen. Ich bitte Sie inständig, ihn nicht vor Zeugen auszuhändigen. 40 Minuten später landete er in Saint-Cloud. Die Gittertür in der Einfahrt stand offen. Frederik trat ein. Im Gras ausgestreckt spielte Arnoux mit einem Wurf junger Katzen. Der Brief von Mademoiselle Vadnas riss ihn aus seiner Benommenheit. Ach, Teufel, Teufel, das ist ärgerlich. Sie hat recht, ich muss weg. Die Gäste kamen. Zunächst plauderte man über die Aussicht, die man genoss, dann über die Landschaft im Allgemeinen. Und die Gespräche kamen eben in Gang, als Arnoux seinem Diener Anweisung gab, gegen 9:30 den Amerikaner einzuspannen. Ein Brief meines Kassenverwalters ruft mich zurück. Soll ich mit dir fahren? Ja, natürlich. Sie wissen doch, Madame, ohne Sie kann man nicht leben. Alle beglückwünschten Sie zu diesem liebevollen Gatten. Oh, das gilt nicht mir allein. Und sie wies auf ihre kleine Tochter. Dann drehte sich die Unterhaltung wieder um Malerei. Madame Arnoux war allein. Frederik trat zu ihr. Die beiden plauderten über das, was gesagt wurde. Mhm. Sie bewunderte die Redner. Ich hege hingegen eine Vorliebe für den Ruhm der Schriftsteller. Man muss doch viel stärkere Lust dabei verspüren, die Massen unmittelbar, höchstpersönlich aufzuwühlen und zu erleben, wie man in ihre Seele all die Gefühle der eigenen überträgt. Solche Triumphe reizen mich nicht. Ich habe keinen Ehrgeiz. Ach, warum nicht? Ein bisschen braucht man schon. Zum ersten Mal redeten sie nicht über Belanglosigkeiten. Er nahm das Kapitel Liebesabenteuer in Angriff. Sie beklagte die Verheerungen der Leidenschaft, war freilich empört über niederträchtige Heuchelei. Diese Geradheit im Denken passt so gut zur ebenmäßigen Schönheit ihres Gesichts. Sie lächelt manchmal, lässt ihre Augen eine Weile auf mir ruhen. Er liebte sie ohne Hintergedanken, ohne Hoffnung auf Gegenliebe. Bedingungslos. Und in diesem stummen Verzücken, das Aufwallen der Dankbarkeit glich, hätte er ihre Stirn gern mit einer Unzahl von Küssen bedeckt. Doch ein innerer Sturm trieb ihn gleichsam aus sich hinaus. Da war ein Verlangen, sich zu opfern. Ein Drang nach sofortiger Hingabe. Umso stärker, als er ihn nicht befriedigen konnte. Er verabschiedete sich nicht mit den anderen, so wenig wie Ussonet. Hey! Tss. Wir wollen im Wagen zurückfahren. Da lief Arnoux in den Garten, um Rosen zu pflücken. Als der Strauß mit einem Faden zusammengebunden war und die Stängel ungleich abstanden, wühlte er in seine mit Papieren vollgestopften Tasche, zog irgendeins heraus, wickelte es rundherum, vollendete sein Werk mit einer dicken Stecknadel und überreichte es seiner Frau. Hier, mein Schatz. Entschuldige, ich hatte dich vergessen. Au! Doch es kam nur ein kurzer Schrei. Die töricht festgemachte Nadel hatte sie verletzt. Man fuhr los. Sie wird gereizt. Schließlich, Nacht waren die Augen inzwischen zugefallen, zog sie den Strauß hervor und warf ihn aus dem Wagen. Dann griff sie nach Frederiks Arm und bedeutete ihm mit der anderen Hand, niemals davon zu sprechen. Sie leiden? Ja, ein wenig. Der Wagen rollte. Geißblatt und falscher Jasmin hingen über die Gartenzäune, verströmten Schwaden betäubender Gerüche hinaus in die Nacht. Die üppigen Falten ihres Kleides fielen auf seine Füße. Ihm war, als verbinde der über sie beide gelegte Kinderleib ihn mit ihrer ganzen Person. Er beugte sich zu dem kleinen Mädchen, strich ihr hübsches braunes Haar beiseite und küsste sie ganz sacht auf die Stirn. Sie sind gut. Warum? Weil sie Kinder lieben. Nicht alle. Er fügte nichts weiter hinzu, streckte aber die linke Hand ein wenig zu ihrer Seite und ließ sie geöffnet. In der Einbildung, sie könnte vielleicht das Gleiche tun. Und er würde der ihren begegnen. Dann schämte er sich und zog sie zurück. Gleich am nächsten Tag machte er sich mit aller Kraft ans Lernen. Sein erregter Verstand wurde stärker und wendiger. Bis zum August schloss er sich ein und bestand seine letzte Prüfung. Ich hatte so viele Mühe, mit dir für die zweite Ende Dezember zu pauken und für die dritte im Februar. Ich wundere mich über deinen Eifer. Nun regten sich wieder die alten Hoffnungen. In 10 Jahren müsstest du Abgeordneter sein, in 15 Minister. Warum nicht? Mit deinem Erbe kannst du als erstes eine Zeitung gründen. Das wäre der Anfang. Danach würde man weitersehen. Was ihn selbst betraf, so strebte er weiter nach einem Lehrstuhl an der juristischen Fakultät. Und er verteidigte seine Doktorarbeit auf so bemerkenswerte Art, dass sie ihm die Komplimente seiner Professoren eintrug. Frederik schaffte die seine 3 Tage später. Bevor er in die Ferien aufbrach, dinierte er allein, schlenderte hernach über die Boulevards. Rosa Wolken zogen sich wie Scherben über die Dächer. Schon wurden vor den Läden die ersten Markisen eingeholt. Sprengwagen gießen Regen auf den Staub. Und eine unverhoffte Kühle mischt sich in die Ausdünstung der Cafés, durch deren geöffnete Türen man zwischen Silberzeug und Goldverbrämungen Blumenbouquets sieht, verdoppelt in hohen Spiegeln. Die Menge spazierte gemächlich. Gruppen von Männern plaudern auf dem Trottoir. Und Frauen gehen vorüber mit sanfter Mattigkeit in den Augen, in jenem kamelienzarten Teint, den weibliche Haut durch die Trägheit großer Hitze bekommt. Etwas Großartiges macht sich breit, umhüllt die Häuser. Paris war ihm nie zuvor so schön erschienen. Am Tag nach seiner Ankunft ging Madame Moreau, als sie gegessen hatten, mit ihrem Sohn in den Garten. Ich schätze mich glücklich, dass du nun eine Stellung hast. Denn wir sind nicht so reich wie gemeinhin angenommen. Das Land bringt wenig Ertrag. Die Pächter zahlen schlecht. Ich bin sogar gezwungen, meinen Wagen zu verkaufen. Kurzum, uns bleiben etwa 10.000 Francs Jahreseinkommen. Davon gehören 2.300 dir, dein ganzes Erbe. Unmöglich! Unmöglich, rief Frederik. Mit einem Nicken bedeutete sie, das sei durchaus möglich. Aber sein Onkel in Le Havre wird ihm doch etwas hinterlassen. Nichts ist ungewisser. Und wortlos spazierten sie durch den Garten. Er setzte sich auf die Bank im Schatten der großen Akazie. Ich rate dir, als Kanzlist einzutreten bei Maître Prouaram, dem Anwalt. Der wird dir später seine Kanzlei überlassen. Bringe du diese zu Ansehen, dann kannst du sie weiterverkaufen und Ausschau halten nach einer guten Partie. Frederik hörte nichts mehr. Er schaute über die Hecke in den anderen Garten gegenüber. Ein kleines Mädchen von etwa 12 Jahren, mit rotem Haar, war dort ganz allein. Sie hat sich Ohrringe gemacht aus Vogelbeeren. Ihr Mieder aus grauem Tuch entblößt die leicht sonnengebräunten Schultern. Marmeladeflecken zieren den weißen Rock. Und etwas von der Anmut eines jungen, wilden Tiers lag in der ganzen Gestalt, die sehnig war und zugleich zart. Das ist die Tochter von Monsieur Rock. Er hat vor kurzem seine Magd geheiratet und das Kind anerkannt. Ruiniert. Verarmt. Erledigt. Er war auf der Bank sitzen geblieben. Er verfluchte das Schicksal. Hätte am liebsten irgendwen geprügelt. Nur 3.000 Franc Jahreseinkommen. Er konnte nicht ewig im 4. Stock wohnen. Ich kann nicht ewig im 4. Stock wohnen. Den Pförtner als Diener beschäftigen. Und mit armseligen, schwarzen, an den Fingerspitzen bläulich verschossenen Handschuhen auftreten. Einem speckigen Hut. Demselben Gehrock ein ganzes Jahr. Nein, nein, niemals. Aber das Leben war unerträglich ohne sie. Manch einer existiert auch ohne Vermögen. Delorier zum Beispiel. Und er hielt sich für einen Feigling, weil er mittelmäßigen Dingen so viel Bedeutung zumaß. Vielleicht wird das Elend meine Fähigkeiten ums Hundertfache steigern. Er geriet ins Schwärmen bei dem Gedanken an die großen Männer, die in Dachkammern schuften. Eine Seele wie die von Madame Arnoux müsste gerührt sein durch ein solches Bild. Und sie würde sich erweichen. Also ist diese Katastrophe im Grunde ein Glück. Wie jene Erdbeben, die Schätze zutage fördern, hatte sie ihm die geheimen Reichtümer seiner Natur offenbart. Doch gibt es auf der Welt nur einen einzigen Ort, um ihnen Geltung zu verschaffen. Paris. Denn in seiner Vorstellung gediehen Kunst, Wissenschaft und Liebe, diese drei Gesichter Gottes, wie Pellerin gesagt hätte, ausschließlich in der Hauptstadt. Am Abend erklärte er seiner Mutter, er werde dorthin zurückkehren. Da griff die gute Frau zu einer anderen Methode. Jetzt, da ich noch unglücklicher bin, lässt du mich im Stich. Dann auf ihr nahes Ende anspielend. Ein klein wenig Geduld. Mein Gott, bald bist du frei. Dieses Gejammer wiederholte sich 20 Mal am Tag, 3 Monate lang. Und zugleich köderten ihn die Annehmlichkeiten des trauten Heims. Er genoss das weichere Bett, Handtücher ohne Loch. Und da er sich als gestorben betrachtete, tat er nichts mehr, rein gar nichts. Er kroch sehr spät aus dem Bett und schaute durchs Fenster auf die Gespanne der vorbeirollenden Fuhrleute. Und er huldigte vor allem seiner Melancholie die ersten 6 Monate in langen Briefen an Delorier. Der plagte sich, um aufzusteigen. Schon bald war ihr Briefwechsel fast ganz erloschen. Ich möchte einen Rat. Seine Mutter rief nach ihm. Wegen einer Anpflanzung im Garten. Dieser Garten in der Art eines englischen Parks war in der Mitte geteilt durch ein Gatter aus Holzstangen. Und die Hälfte gehörte Vater Rock, der noch einen anderen besaß für Gemüse unten am Flussufer. Die 2 verfeindeten Nachbarn gaben sich Mühe, nicht gleichzeitig zu erscheinen. Doch seit Frederik wieder da war, spazierte der gute Mann häufiger dort umher und sparte nicht mit Höflichkeiten gegenüber dem Sohn von Madame Moreau. Ich bedauere Sie, dass Sie in einer kleinen Stadt leben. Eines Tages erzählte er, Monsieur Dombreuse habe sich nach ihm erkundigt. Ein anderes Mal verbreitete er sich über ein altes Recht in der Champagne, demzufolge der Bauch adelt. Damals wären Sie ein Seigneur gewesen, denn Ihre Mutter hieß de Fouvent. Und man kann sagen, was man will. Ein Name ist schon etwas. Am Ende entscheidet in so einem Fall der Justizminister. Dieses Schielen auf Aristokratie passt ausnehmend schlecht zu seinem ganzen Aufzug. Bis 50 hatte er sich mit den Diensten von Katharine begnügt, einer Lothringerin. So alt wie er und stark pockennarbig. Um das Jahr 1834 jedoch kam er aus Paris mit einer dreien Blonden, scharfgesichtig. Hoheitsvoll wie eine Königin. Bald sahen sie einherstolzieren mit großen Ohrringen. Und alles klärte sich durch die Geburt eines Mädchens. Eingetragen unter dem Namen Elisabeth Olympe Louise Rock. Katharine hat in ihrer Eifersucht erwartet, sie werde dieses Kind verabscheuen. Im Gegenteil, sie liebte es. Denn sie wollte seine Mutter ausstechen und verhasst machen. Ein leichtes Unterfangen. Madame Eleonore vernachlässigt die Kleine nämlich ganz und gar, duzt die Mägde nicht länger und glaubt, sie müsse aus gutem Ton streng verfahren mit ihrem Kind. Also kappelten sich die 2 Frauen. Monsieur Rock brachte sie zum Schweigen. Er hatte aus Zuneigung zu seiner Tochter geheiratet und wollte nicht, dass man ihr Kummer bereite. Oft trägt sie ein zerschlissenes weißes Kleid, darunter spitzenbesetzte Hosen. Sie lebt allein in ihrem Garten, sitzt auf der Schaukel, läuft den Schmetterlingen hinterher, bleibt plötzlich stehen und beobachtet, wie sich Goldkäfer auf die Rosen setzen. Sicher sind es diese Gewohnheiten, die ihrem Gesicht etwas Kühnes und zugleich Träumerisches verleihen. Sie war übrigens gleich groß wie Marthe, so dass Frederik schon bei der 2. Begegnung sagte... Darf ich Ihnen einen Kuss geben, Mademoiselle? Sie wollte es ihm gerne gestatten. Aber der Zaun aus Holzstangen trennte sie voneinander. Du musst raufklettern. Sie aber wollte von ihm hochgezogen werden. Also beugte er sich über den Zaun, griff nach ihr mit ausgestreckten Armen und küsste sie auf beide Wangen. Dann ließ er sie drüben wieder hinab, nach derselben Methode. Und das wiederholte sich die nächsten Male. Eines Tages, als Madame Moreau ausgegangen war, nahm er sie mit auf sein Zimmer. Sie öffnete alle Duftfläschchen und pomadisierte sich ausgiebig das Haar. Dann legte sie sich ganz ungeniert aufs Bett, wo sie lang ausgestreckt verweilte. Hellwach. Ich stell mir vor, ich bin deine Frau, sagte sie. Am nächsten Tag sah er sie aufgelöst in Tränen. Sie gestand, sie weine über ihre Sünden. Und als er wissen wollte, welche, antwortete sie mit gesenktem Blick, frag nicht weiter. Sein Herz, das der Liebe entbehrte, flüchtete sich in diese Freundschaft mit einem Kind. Er zeichnete Männchen für sie, erzählte Geschichten und begann ihr vorzulesen, ihr Alter vergessend. Die Bürger sahen in alledem nur böse Vorzeichen für ihren Lebenswandel. Es heißt, der junge Moreau will später aus ihr eine Schauspielerin machen. Ne? Louise wurde größer. Eines Tages am 12. Dezember 1846, gegen 9 Uhr morgens, brachte ihm die Köchin einen Brief in sein Zimmer. Frédéric, schlaftrunken, beeilte sich nicht mit dem Öffnen. Friedensgericht Le Havre, 3. Bezirk. Geehrter Herr, da Ihr Onkel, Monsieur Moreau, ohne Testament verstorben ist, ich erbe! Tatsächlich, es stimmte. 27.000 Livre Jahreseinkommen. Und irrwitzige Freude packte ihn bei dem Gedanken an ein Wiedersehen mit Madame Arnoux. Klar, wie in einer Halluzination stand er neben ihr, bei ihr zu Hause, ein Geschenk in Seidenpapier überreichend. Während vor der Tür mein Tilbury wartet. Nein, besser, ein Coupé. Ein schwarzes Coupé mit einem Diener in brauner Livree. Er hörte sein Pferd stampfen und das Klirren der Kinnkette vermischte sich mit dem Gelispel ihrer Küsse. Da gedachte er seine Mutter und er ging hinunter, den Brief noch in der Hand. Und verkündete den festen Entschluss, fortan wohne er in Paris. Und was tust du dort? Nichts. Was willst du werden? Minister, erwiderte Frédéric. Und ich scherze keineswegs. Ich habe vor, in die Diplomatie zu gehen. Zunächst werde ich in den Staatsrat eintreten, mit der Protektion von Monsieur Dombreuse. Du kennst ihn also? Ja, sicher. Durch Monsieur Rock. Seltsam. Er weckte jetzt in ihrem Herzen die alten ehrgeizigen Träume. Sie ergab sich ihnen, tief in ihrem Innersten. Und über die anderen verlor sie nunmehr kein Wort. Nach der Mahlzeit stieß er zwischen Tür und Angel auf Catherine. Mademoiselle möchte Sie unbedingt sehen. Sie erwartet Sie im Garten. Er ging hinaus. Eine Gestalt löste sich aus dem Dunkel. Ich bin's. Sie betrachtete ihn tiefgründig sehr lange. Frédéric hatte Angst, den Wagen zu verpassen. Er meinte, er höre in der Ferne ein Grollen. Und um der Sache ein Ende zu machen... Catherine hat mir ausgerichtet, du möchtest mir etwas... Ja, stimmt. Ich wollte Ihnen sagen... Dieses Ihnen kam überraschend. Und da sie von Neuem schwieg... Ich hab's vergessen. Stimmt es, dass Sie fortgehen? Ja, jetzt gleich. Ach, jetzt gleich? Für immer? Schluchze erstickten ihre Stimme. Adieu, adieu. Küss mich doch. Und sie umarmte ihn stürmisch. Lehrjahre der Männlichkeit. Geschichte einer Jugend. Hörspiel in drei Teilen nach dem Roman L'éducation sentimentale. Histoire d'un jeune homme von Gustave Flaubert. Aus dem Französischen von Elisabeth Edel. Erster Teil, Bohème-Leben in Paris. Sie hörten als Erzählerin Senta Berger. Frédéric Moreau, Patrick Güldenberg. Madame Moreau, Gudrun Landgrebe. Charles Delaurier, Franz Petzold. Jacques Arnoux, Jörg Hartmann. Madame Marie-Angèle Arnoux, Lou Strenger. Monsieur Rock, Christian Redl. Charles Dussardier, Marc Hosemann. Hussonnet, Max von Pufendorf. Regent Bach, Godehard Giese. Pellerin, Henning Peker. Vicomte de Sissi, Christoph Pütthoff. Senegal, Jan Bluthart. Baptiste Martinon, Florian von Manteuffel. Sowie in weiteren Rollen Campbell Caspary, Großwantje Kohlhoff, Oskar Musinowski, Matthias Redelhammer, Christiane Rosbach, Gunnar Schmidt und Michael Witte. Ton und Technik Daniel Sänger, Sonja Röder, John Krohl und Frederik Lelle. Regieassistenz Konstanze Renner. Musiker Anton Burger, Violine, Georg Graf, Blasinstrumente. Peter Keitzar, Klavier, Gitarre, Keyboard. Otto Lechner, Akkordeon. Herbert Reisinger, Schlagzeug. Musik und Komposition, Peter Keitzar. Hörspielbearbeitung, Manfred Hess. Regie, Leonhard Koppelmann. Produktion Südwestrundfunk 2020. Dramaturgie Andrea Oetzmann.